Der Antifaschismus gehört zu den Grundfesten der politischen Existenz unseres Staates. Diese Politik und das ihr entsprechende Gesetzeswerk lassen auch künftig faschistischem Ungeist und Ausländerfeindlichkeit in unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik keinerlei Spielraum. Egon Krenz vor gut einem Jahr vor der alten Volkskammer der DDR. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kluft zwischen Propaganda und Wirklichkeit war schon damals evident. Selbst die SED-Medien kamen immer weniger umhin, über wachsende Zeichen von Fremdenfeindlichkeit in der DDR zu berichten. Und auch das von Krenz damals begründete Kommunalwahlrecht für Ausländer war ja durchaus mehr als ein anti-westlicher Propagandakuh. Es sollte auch dazu dienen, eine diskriminierte Minderheit besser als bisher in die DDR-Gesellschaft zu integrieren. Das aber ist offensichtlich nicht geglückt. Was die neue Freiheit jetzt nach der Wende im Zeichen von alter Mangelwirtschaft und neuen nationalistischen Tönen unter der abgeblätterten Tünche des proletarischen Internationalismus zum Vorschein bringt, ist wenig schmeichelhaft für eine Gesellschaft, die sich so viel auf die Überwindung von Faschismus und Rassismus zugute hielt. Die neue Volkskammer, die neue Regierung, hat auch und gerade im Blick auf ein demokratisches Gesamtdeutschland noch viel zu tun. Wenn einheitlich Deutschland wird, müssen die ganzen Ausländer raus. Da muss wohl drüben die ganzen Türken raus und bei uns hier die Mosambikaner und die Geborenen raus. Ich habe nichts gegen das Volk, aber die sollen sich unseren Gesetzen, Sitten fügen. Wir müssen ein einiges Deutschland werden. Ohne Ausländer, ohne dass wir alleine klarkommen unter Deutschen, ja. Die Mosambikaner oder die Ausländer hier, die in Deutschland sind, also in der DDR, die versuchen sich an unseren deutschen Frauen zu vergreifen. Die fangen Schlägereien an, ja, und ohne Grund. Gegen diese Typen bin ich. Ich bin ein einfacher Mensch wie jeder andere hier, ja. Bloß das Viehzeug muss ausgerottet werden, ohne zu zucken. Stimmungsmache oder schon Volkesstimme? Den Worten jedenfalls folgen immer häufiger auch Taten. Die Gewalt gegen Ausländer nimmt bedenklich zu. Ein junger Kubaner kürzlich im Jugendradio der DDR. Wir saßen im Wagen, als drei Männer auf uns zukamen. Und als wir gerade losfahren wollten, sprangen sie ans Auto und traten gegen die Karosserie. Wir sind raus und haben gefragt, warum sie das tun. Und da sagten sie uns, wir wollen keine Ausländer im Lande haben. Sie haben uns mit einer Schnapsflasche bedroht. Meinen Freund sind sie sogar angegangen. Der hat sie ihnen aber aus der Hand gerissen und zerschlagen. Sie haben gerufen, raus Ausländer, und in diesem Augenblick kam die Polizei. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass unsere Tage hier gezählt sind. Sie wollten sich mit uns schlagen. Was ich in der letzten Zeit feststellen konnte, ist, dass Ausländer in diesem Land praktisch keinen Platz mehr haben. Glaubst du nicht, dass Ausländer künftig in der DDR in Frieden leben können? Wenn das so weitergeht, dann glaube ich das nicht. Es gibt in der DDR etwa 100.000 Ausländer, die mit einer Arbeitsgenehmigung hier arbeiten, auf der Grundlage von Regierungsabkommen. Darüber hinaus gibt es noch welche, die zur Ausbildung hier sind oder die ständigen Wohnsitz hier haben. Also insgesamt sind es etwa 180.000 bis 190.000. Die Arbeiter kommen wesentlich aus Vietnam, aus Mosambik, Angola, auch aus Polen kommen eine ganze Reihe. Aus Kuba haben wir noch ziemlich viele hier. Das sind so die Hauptländer, mit denen die DDR Regierungsabkommen abgeschlossen hat. 190.000 Ausländer in der ganzen DDR. Das sind nach wie vor wenig mehr als 1% der Bevölkerung. Gegenüber 7% zum Beispiel in der Bundesrepublik. Allein in West-Berlin gibt es fast 100.000 mehr. Wie weckten so wenig Fremde so viel böses Blut? Befragte Bürger nennen neben der fremden, heißblütigeren Mentalität und dem stereotypen Vorwurf, Ausländer nehmen den Deutschen die Frauen weg, immer wieder angeblich ungerechtfertigte Privilegien. Ich bin dagegen, dass sie hier sind. Erstmal, weil sie sich hier aufführen, wie, als wären sie die Größten. Und zweitens, weil sie hier die Weiber hier alle hier wegnehmen sollen. Ich kann es absolut nicht leiden. Das sind mit die größten Schweine, die es gibt. Bei uns im Stahlwerk hat sich einer kandidiert als BGLer hier. Wissen Sie, was das ist, BGLer? Der hat den Kandidatenplatz gekriegt, kam hier quatschen gehen auf Deutsch und auf unsere Kosten eben. Was die alles in den Arsch gesteckt kriegen, das ist Wahnsinn. Das sind mit die größten falschen Schweine. Das ist nicht, weil es Ausländer sind, dass da häufig so eine negative Meinung ist, sondern weil bisher immer, sagen wir so, die vietnamesischen Facharbeiter, die bei uns im Fortschrittwerk arbeiten, sich größere Rechte rausnehmen und mehr Vergünstigungen haben als die eigenen Werktätigen, ne? Die einem dann eher mal krank machen und mit Steuern sicher auch ein bisschen besser kommen als die Leute, die im Dorfe wohnen und für viele andere Sachen auch mit nah hinhalten müssen. Und das kann eben dann auch nicht sein, dass Bürger, ausländische Bürger, eben gerade die Vietnamesen, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ein Auto fahren und unsere Leute, die fleißig, wirklich fleißig arbeiten, die dumm dann dastehen und nichts haben. Da ist sicher, wie die Frauenzeitschrift für dich jetzt in einer Ausländerreportage zugibt, einiges falsch, auch gegen die Gastgeber entschieden worden. Doch von Privilegien oder gar Schmarotzertum kann keine Rede sein. Die ausländischen Studenten sind nur ganz selten aufgrund eines Solidaritätsstipendiums in der DDR. Für die meisten kassiert der Staat harte Devisen. Die Werktätigen aber werden von ihren Heimatstaaten fast wie Sklaven vermietet. Ihre Pässe müssen sie abgeben, ihr Lohn wird gekürzt oder überhaupt einbehalten und erst nach der Heimkehr mit beträchtlichen Abzügen ausgezahlt. Es gibt nur Zeitverträge für meist 5 Jahre, ohne die Möglichkeit, die Familie nachzuholen. Vietnamesische Frauen, die schwanger werden, müssen laut Arbeitsvertrag entweder abtreiben lassen oder nach Hause zurück. Der immense psychische Druck treibt den Alkoholkonsum in die Höhe und die Selbstmordrate. Warum hasst man uns so? Fragte kürzlich eine junge Vietnamesin in der linken sozialistischen Jugendzeitung, ehemals FDJ-Organ Junge Welt. Von Reue ist bei vorzeitiger Entlassung nach nur 1 Jahr, 8 Monaten Haft keine Spur. Die Ausländer, die hier arbeiten, und wenn ich das sehe, was sie hier vor Vergünstigung vor 2 Jahren gehabt haben, war ja unnormal. Die sind eingekleidet worden, kostenlos, alles, wo wir gearbeitet haben, schwer gearbeitet haben. Die konnten hinfahren, wo sie wollten. Und dann haben sie sich hier aufgespielt wie die kleinen Könige hier. Und in diesem Fall hier, da ich ja zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol gestanden habe, jedenfalls hat es ausgehakt und da habe ich ihn dann eben zusammengelegt. Noch schlimmer aber fast ist die Stellungnahme des Arbeitskollektivs. Es hat an und für sich keinen gegeben, der sich auf die Seite dieser Tat gestellt hat. Zumal wir ja durch diese Tat auch eine Arbeitskraft verloren haben, ja, die wir dann anderweitig ersetzen mussten. Und das bereitet uns natürlich auch Schwierigkeiten, denn gerade Kranfahrer fehlen bei uns oder sind wichtige Arbeitsplätze, ja, die wir also nicht so besetzt haben, wie wir uns das wünschen. Man bedauert nicht die Tat, sondern die Inhaftierung des Täters. So wie man andererseits selbst tatenlos oder gleichgültig zusieht, wenn andere Ausländer bedrohen oder Häuserwände mit Parolen wie Neger und Juden rausbeschmieren. Oder ohne Skrupel von Fidschis, Kohle und Briketts, Kanaken und Polacken spricht. Eine latent vorhandene Ausländerfeindlichkeit deckt mögliche Taten. Die verordnete Völkerfreundschaft bewirkte sozusagen das Gegenteil, zumal das Regime selber von Fall zu Fall Hass gegen Missliebe geschürte. Gegen die jüdischen Mitbürger in der Säuberungswelle der frühen 50er, gegen die polnischen Nachbarn im Antisolidarność-Kampf der 80er Jahre. Und auch andere Gründe werden im Zeichen von Glasnost und Perestroika immer offener gesucht und gefunden. Im autoritären Obrigkeitsstaat, in dem jeder seinen Underdog sucht und zur Not eben in denen findet, die nach Aussehen und Mentalität herausfallen aus den üblichen Ordnungshierarchien. Meistens gehen jetzt mit denen ich zusammen bin oder die ich kenne oder sie sind eben keine Neonazis, so wie man es unter dem Sinne versteht. Klar gibt es faschistische Parteien, die eben wirklich losziehen, um irgendwelche Kanaken da zu klatschen. Ich bin auch gegen Ausländer, abgesehen davon, aber zum Beispiel die Republikaner, die finde ich als relativ human. Also die sagen, solange können die hier drin bleiben und wenn nicht, dann eben raus. Das ist für mich ganz normal, weil jedes Land muss da irgendwie seine Nationalität wahren. Es gibt viele Skins, die sind eben bloß stolz auf Deutsche zu sein und das ist alles. Wo wir gerade bei Ausländern waren, also mich kotzt persönlich kotzt das an, dass die Leute können hier auch vom Prinzip her machen, was sie wollen. Zum Beispiel in verschiedenen Gebieten, welches ganz genau, da fangen ständig irgendwelche Neger oder was weiß ich, fangen da Messerstechereien an. Die kriegen hier einen Teil in Westgeld ausgezahlt, früher als wir noch nicht rüber konnten, so was sind die rübergefahren, haben sich die guten Klamotten geholt, haben so eine Disco und Macker gemacht und wir standen da wie die Blöden. Dass jetzt auch die DDR-Jugend rüberfahren kann, hat offenbar nicht gereicht, die Aggressionen abzubauen. Die labilen DDR-Verhältnisse schaukeln die Gewaltszene zurzeit im Gegenteil eher noch stärker auf. Mit der äußeren Mauer fiel nicht automatisch auch die Mauer in den Hirnen. Neue Erziehungsansätze sind gefragt. Auch härtere Gesetze und Strafverfahren? Die Meldung des Tages kam am späten Nachmittag aus Ost-Berlin. Der kommende Ministerpräsident Lothar de Maizière konnte den erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen verkünden, jedenfalls soweit es die Ministerposten betrifft. Der Vereidigung einer neuen DDR-Regierung auf der Volkskammersitzung am Donnerstag dürfte damit nichts mehr im Wege stehen, Ansgar Hocke berichtet. Eine Woche dauerten die Koalitionsverhandlungen, nun ist also der große Durchbruch erzielt. Der designierte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, stellte die Kabinettsliste vor und war voller Optimismus, dass am kommenden Donnerstag die Regierungsmitglieder auf eine neue, noch auszuarbeitende Formel vereidigt werden können. Wie setzt sich nun das Kabinett zusammen? Dazu Lothar de Maizière. Wir werden 24 Ressorts haben, wobei die CDU inklusive des Vorsitzenden des Ministerrats oder Ministerpräsidenten 11 Ressorts besetzen wird und davon werden aller Voraussicht nach 2 Frauen sein. Die SPD wird 7 Ressorts besetzen, die Liberalen 3, die DSU 2 und der Demokratische Aufbruch 1. Kein Politiker aus der Bundesrepublik wird mit am Kabinettstisch der DDR sitzen. Damit sind alle Spekulationen um den CDU-Wirtschaftsfachmann Pieroth beendet. Als Schlüsselressort fällt der CDU aber das Wirtschaftsministerium zu. Außerdem das Frauen- und Familienministerium sowie das Bildungsressort. Die Sozialdemokraten bekommen mit Markus Meckel als Außenminister einen wichtigen Posten, obendrein das Finanzressort. Ein Streitpunkt, welche Aufgabe der DSU-Vorsitzende Ebeling erhält, wurde ebenfalls gelöst. Er wird Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sein Generalsekretär Diestel soll Innenminister und der Stellvertreter von Lothar de Maizière werden. Die Liberalen erhalten eines ihrer klassischen Ressorts, das Justizministerium. Sie werden aber außerdem für die Länderreform in der DDR zuständig sein. Pfarrer Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch, einer aus der Oppositionsbewegung der ersten Stunde, wird für Abrüstung und Verteidigung zuständig sein. Zu Sachfragen gibt es noch Diskussionen. Die Arbeitsgruppen tagen. Lothar de Maizière. Wir haben die Ergebnisse von, sagen wir mal, etwa 2 Arbeitsgruppen inzwischen bearbeitet, sind dort zu Konsensformeln, wo es, wenn auch geringe Dissense gab, gekommen. Aber es stehen aber noch die 4 weiteren Arbeitsgruppen aus, sodass wir dort noch nicht aussagefähig sind. Markus Meckel von der SPD wies den Vorwurf zurück, die Sozialdemokraten hätten sich als unzuverlässig in den bisherigen Koalitionsgesprächen erwiesen. Wir haben verhandelt und wollen die Dinge eben möglichst zuverlässig machen, deshalb arbeiten wir auch so hart. Die Fraktion hat, nachdem wir ihr heute einen Zwischenbericht gegeben haben, die klare Aussage gemacht, wir sollen in dieser Richtung weiterarbeiten, sodass davon auszugehen sein wird, dass in der abschließenden Behandlung und der Nachvorlage der Koalitionsvereinbarung die Wahrscheinlichkeit jedenfalls groß ist, dass die Fraktion diesem zustimmen kann. Wie kommentiert abschließend Lothar de Maizière das ganze Hin- und Hergezerre, also die Schwierigkeiten, die es gab, eine Kabinettsliste zu präsentieren? Er kommentiert das Ganze mit einem Satz. Gehabte Schmerzen hat man gern. Da sich die Verhandlungspartner inzwischen wohl auch weitgehend in Sachfragen einig sind, darf man erwarten, dass auch die Gremien der zukünftigen Regierungsparteien der jetzt präsentierten Mannschaft zustimmen werden. Hartwig Heber sprach noch am Abend mit dem zukünftigen Innen- und dem zukünftigen Finanzminister. Sowohl die SPD als auch die DSU zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen. Wir haben den stellvertretenden Ministerpräsidenten und das war unsere Zielvorstellung, meinte der DSU-Vorsitzende und künftige Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Ebeling nach dem Ende der Beratungen. Und SPD-Fraktionschef Schröder berichtete, nach dem politischen Durchbruch sei alles sehr flott gegangen, auch das Klima sei besser gewesen. Über die Sachfragen habe nicht mehr viel geredet werden müssen, die Arbeitsgruppen hätten gut vorgearbeitet. Über einen wichtigen Einzelpunkt gab kurz darauf der designierte Finanzminister Walter Romberg von der SPD Auskunft. Er bekräftigte zum umstrittenen Umstellungskurs für die Währung die bisherige Ostberliner Haltung. Wir gehen davon aus, dass 1:1 die Sparkonten getauscht werden in die neue Währung und dass auch in anderen Bereichen Löhne, Gehälter, im Prinzip dass die Relation 1:1 realisiert wird. Ich denke, ohne diese Realisierung gibt es beträchtliche soziale Probleme in unserem Land und es würde kein Verständnis dafür erzielt werden können. Gibt es eine Begrenzung bei den Sparkonten nach Ihren Vorstellungen? Das sind Fragen, die im Einzelnen noch zu klären sind. Auch der neue stellvertretende Ministerpräsident und künftige DDR-Innenminister Peter Michael Diestel, der Überraschungskandidat der DSU als Ersatz für den von der SPD befehdeten Parteichef Ebeling, behielt sich genauere Auskünfte über seinen Amtsbereich vor. Die endgültige Auflösung der Staatssicherheit werde eine Aufgabe des ganzen Kabinetts und nicht nur der Innenverwaltung sein, erklärte er auf Befragen. Die Umstände für ein neues Verfassungsschutzamt wolle er zunächst in der Koalition bereden. Grundsätzlich aber meinte er zu diesem Komplex: Jedes Gemeinwesen braucht Instrumente, um sich zu schützen. Womit ich nicht sagen will, dass wir einen Geheimdienst brauchen. Wir brauchen aber für den Schutz unserer Menschen, unserer Einrichtungen, unserer Betriebe, brauchen wir vergleichbare Instrumente, die auch andere Länder haben. Solange andere Länder Geheimdienste haben, müssen wir uns zumindest diese Frage stellen, ob wir sie brauchen oder nicht. Wird ein eigenes Amt in der DDR noch aufgebaut werden müssen oder denken Sie an eine Kopplung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln? Ja, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich muss erstmal jetzt den Schreck verdauen, der heute auf mich zugekommen ist und werde dann vielleicht übermorgen Ihnen die Frage konkret beantworten können. Wie schätzen denn die Arbeit mit dem Polizeiapparat ein? Da gibt es ja auch einiges an Verunsicherung. Dort gibt es einiges an Verunsicherung. Ich glaube aber, dass es mir gelingen wird, den Polizisten klarzumachen, dass sie vom Grunde her konservativ sind, so wie ich konservativ bin und wie die DSU konservativ ist. Denn der Schutz des Gemeinwesens heißt ja Erhalten bestimmter Dinge, bestimmter Prozesse. Und wir haben im Wahlkampf festgestellt, dass gerade dort, wo diese Unsicherheit, die in dem Polizeiorgan vorhanden ist, doch auch eine gepaart ist mit einer Aufgeschlossenheit. Nämlich mit einer Aufgeschlossenheit nach neuen Überlegungen, neuen Ideen, die durchaus unsere Ideen sein können. Und deswegen habe ich mir dort zumindest Unterstützung vermutet. Nun ist ja der Sicherheitsapparat, der Polizeiapparat weitgehend SED durchsetzt gewesen. Das wird sich kaum geändert haben. Inwieweit werden Sie mit dem vorhandenen Apparat arbeiten können? Oder müssen Sie ihn ganz austauschen? Das wird mir nicht gelingen. Das habe ich auch nicht vor. Sicherlich ist dort die gleiche Durchsetzung, von der Sie gesprochen haben, wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, in allen anderen Ministerien. Aber ob das nur unbedingt ein Übel sein muss, das nicht zu bewältigen ist, glaube ich nicht. Persönlich stehe er vor einer schweren Verantwortung, sagte Diestel mit Blick auf seine Doppelfunktion als Vizepremier und Innenminister. Ihm komme es hauptsächlich darauf an, die Veränderungen des vergangenen Herbstes zu stabilisieren. Die Umwandlungen dürften nicht behindert, sie müssten geschützt werden. Als die fünf führenden westdeutschen Wirtschaftsforschungsinstitute heute Mittag in Bonn ihr Frühjahrsgutachten präsentierten, wurde in Ost-Berlin noch eifrig verhandelt. Dem Optimismus, der in den Prognosen der Institute deutlich wird, tat dies keinen Abbruch. Die Tendenz, so sagen die Fachleute, ist eindeutig nach oben gerichtet und das ist nicht zuletzt auf den Prozess der Einigung zurückzuführen. Einzelheiten von Gerd Tigges. Die Verfassung der bundesdeutschen Wirtschaft am Start zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion der beiden deutschen Staaten charakterisierte Professor Klaus-Werner Schatz vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut heute Vormittag unter anderem so. Im zurückliegenden Winterhalbjahr hat sich die konjunkturelle Dynamik weiter verstärkt. Nachfrage und Produktion sind deutlich gestiegen, die Zahl der Beschäftigten hat beschleunigt zugenommen und die Arbeitslosigkeit ist spürbar zurückgegangen. Und wird wohl noch weiter deutlich unter die 2-Millionen-Grenze zurückgehen, während im Gegenzug die Beschäftigung im Laufe des Jahres weiter um etwa 450.000 zunimmt und so die Zahl der Erwerbstätigen hierzulande erstmals in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg über die 28-Millionen-Grenze bringt. Bei vergleichsweise stabilen Preisen und um rund 6% steigenden Tarifeinkommen. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze hat bekräftigt, dass die volle NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands für Moskau nicht akzeptabel sei. Zugleich jedoch betont, dass er einen Kompromiss in dieser Frage für möglich halte. Gegenüber der sowjetischen Nachrichtenagentur Novosti sagte Schewardnadze heute, das Beharren des Westens auf einer uneingeschränkten Zugehörigkeit Deutschlands zur Militärallianz sei der Versuch, für sich einen Vorteil aus der gegenwärtigen Situation zu sichern. Es komme aber darauf an, ein wiedervereinigtes Deutschland zu einem echten Faktor der Stabilität in Europa zu machen. Schewardnadze fügte hinzu, wegen der wirtschaftlichen Differenzen zwischen beiden Staaten werde im Übrigen die Einigung Deutschlands nicht so rasch stattfinden, wie dies angenommen werde. Im Konflikt um die Unabhängigkeit Litauens will der sowjetische Präsident Gorbatschow offenbar den Druck auf die Ostseerepublik verstärken. Unter seinem Vorsitz kündigte der Präsidialrat heute in Moskau neue Maßnahmen an, um die Unabhängigkeitserklärung des litauischen Parlaments vom 11. März zu Fall zu bringen. In der Verlautbarung des Präsidialrates wird die litauische Regierung unter Präsident Landsbergis beschuldigt, die Lage zu verschlimmern und die Republik in eine Sackgasse zu führen. Es seien weitere Maßnahmen politischen, wirtschaftlichen und anderen Charakters nötig, um die Verfassung zu schützen, hieß es in dem Beschluss des Präsidialrates. Unterdessen haben sich in Georgien heute mehrere 10.000 Menschen versammelt, um auch die Unabhängigkeit dieser Sowjetrepublik zu verlangen. Auf der Kundgebung in der Hauptstadt Tiflis forderten einige Redner zugleich zu einer republikweiten Verweigerung des Wehrdienstes in den sowjetischen Streitkräften auf. Die 35 KSZE-Staaten haben heute in Bonn mit einem gemeinsamen Schlussdokument der Konferenz für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa ein Bekenntnis zur Marktwirtschaft und Demokratie abgelegt. Die Delegationen verständigten sich auf die Erklärung, die zum Abschluss der Konferenz am Mittwoch offiziell verabschiedet werden soll. Durch ihre Zustimmung erkennen erstmals auch die Sowjetunion und andere Staaten Osteuropas an, dass demokratische Institutionen und wirtschaftliche Freiheit den Fortschritt fördern. Alle Teilnehmerstaaten bekennen sich in der Erklärung zu Privateigentum und einem demokratischen Mehrparteiensystem. Gefordert werden unter anderem bessere Bedingungen für ausländische Geschäftsleute in den osteuropäischen Ländern sowie Garantien für den freien Kapital- und Gewinntransfer. Angestrebt wird eine verstärkte Zusammenarbeit nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Wissenschaft, Technik und Umweltschutz. Die 5 führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten eine Fortsetzung des Aufschwungs in der Bundesrepublik Deutschland bei mäßiger Inflation und rückläufiger Arbeitslosigkeit. Dabei dürfte die wirtschaftliche Vereinigung mit der DDR erst im kommenden Jahr einen starken Wachstumsschub auslösen, erklärten die Wissenschaftler in ihrem Frühjahrsgutachten, das heute in Bonn veröffentlicht wurde. Auf eine konkrete Empfehlung für den Kurs der Umstellung der DDR-Mark auf D-Mark verzichteten die Institute. Sie vertraten zugleich die Ansicht, dass Steuererhöhungen zur Finanzierung der Währungs- und Wirtschaftsunion nicht notwendig seien. Für dieses und das kommende Jahr rechnen die Experten mit einem realen Wirtschaftswachstum um jeweils bis zu 3,75%. In Ost-Berlin dauern die Koalitionsgespräche zur Bildung einer gemeinsamen Regierung der konservativen Allianzparteien, der SPD und der Liberalen an. Sie sollen nach Agenturberichten auch morgen noch fortgesetzt und dann abgeschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt soll der Vertrag über eine große Koalition unter Dach und Fach sein. Der designierte Ministerpräsident de Maizière könnte dann seine Kabinettsliste endgültig vorlegen. Am Abend hatten die Fraktionen von CDU, DSU und des Bundes Freier Demokraten den bisherigen inhaltlichen und personellen Stand der Koalitionsverhandlungen zugestimmt. In der SPD-Fraktion zeichnet sich nach Aussagen des Vorstandsmitglieds Reiche eine Mehrheit für die bisherigen Abmachungen zur Koalition ab. Reiche sagte, die endgültige Entscheidung werde morgen in einer weiteren Sitzung der Fraktion fallen. Die Fraktion der CDU nominierte heute ihren parlamentarischen Geschäftsführer Pohl als Wirtschaftsminister. Außerdem wählte die Fraktion den stellvertretenden Chef Krause zu ihrem Vorsitzenden als Nachfolger für den designierten Ministerpräsidenten de Maizière, der bislang dieses Amt innehatte. Einen Wirtschaftsaufschwung mit zweistelligen Wachstumsraten in der DDR erwartet Bundeswirtschaftsminister Hausmann in spätestens 3 Jahren. Schon 1993 könne die DDR das Niveau der Europäischen Gemeinschaft erreicht haben, sagte Hausmann der Bild-Zeitung. Spätestens dann werde auch ein Teil der Übersiedler wieder zurückkehren, was sich auch auf den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik auswirken werde. Hausmann zeigte sich zugleich überzeugt, dass es in der Bundesrepublik nach Einführung der Währungsunion nicht zu Preissteigerungen kommen werde. Bundesbürger werden demnächst auch in der DDR D-Mark vom Postsparbuch abheben können. Die Summen seien auf 1.000 D-Mark am Tag bzw. 2.000 D-Mark innerhalb von 30 Tagen begrenzt, erklärte Bundespostminister Schwarz-Schilling heute in einem Interview der Koblenzer Rheinzeitung. Der Minister fügte hinzu, außerdem könnten D-Mark-Beträge bald auch mit Postanweisung in die DDR geschickt werden. Entsprechende Vereinbarungen sollen morgen bekannt gegeben werden. Auch im Briefverkehr mit der DDR soll es Verbesserungen geben. Von Ende nächsten Monats an würden Briefe schon am übernächsten Tag nach ihrer Einlieferung den Empfänger erreichen, versprach Schwarz-Schilling. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Auf die Ankündigung des sowjetischen Staatschefs Gorbatschow, im Konflikt mit Litauen unter Umständen seine Präsidialmacht anzuwenden, haben die USA heute mit einer Warnung reagiert. Präsident Bush wiederholte die amerikanische Auffassung, nach der das Problem zwischen der UdSSR und der Baltenrepublik nur friedlich gelöst werden könne. Die Anwendung von Gewalt würde zu nichts anderem führen, als den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen einen Schlag zu versetzen, betonte Bush kurz vor seinem Abflug nach Kanada vor Journalisten in Washington. Zuvor hatte der sowjetische Präsident Gorbatschow bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister Hurd die litauische Führung beschuldigt, seine Reformpolitik für destruktive Ziele zu missbrauchen. Gorbatschow unterstrich gegenüber Hurd, die abenteuerlichen Aktionen in Vilna könnten sich kostspielig für das litauische Volk, die Sowjetunion sowie für den internationalen Frieden auswirken. Die Teilnehmer der KSZE-Wirtschaftskonferenz in Bonn haben sich auf ein Schlussdokument geeinigt. Darin betonen die Mitgliedstaaten die Bedeutung eines demokratischen Mehrparteiensystems und freier Wahlen für die Entwicklung der Wirtschaft. Sie bekunden ihren Willen, freie und wettbewerbsfähige Marktwirtschaften, in denen Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen, einzurichten oder beizubehalten. Es ist das erste Mal, dass eine Fachkonferenz der KSZE in voller Übereinstimmung endet, und auch das erste Mal, dass sich alle osteuropäischen Staaten zur Marktwirtschaft bekennen. Die EG-Kommission droht der Bundesregierung wegen der Schwerverkehrsabgabe für Lastwagen mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die EG-Behörde beschloss heute in Brüssel, Bonn ein Mahnschreiben zu schicken, um die Bundesregierung darin aufzufordern, binnen einer Frist von 3 Wochen Stellung zu nehmen. Nach Brüsseler Ansicht verstößt die vom 1. Juli an geltende Straßenbenutzungsgebühr für Lkw gegen EG-Verträge. Die Abgabe werde zwar für Spediteure aus dem In- und Ausland erhoben, deutschen Fuhrunternehmern aber über die Senkung der Kraftfahrzeugsteuer zurückerstattet. Die 3 im Libanon freigelassenen Geiseln sind am Abend in Paris eingetroffen. Es handelt sich um eine Französin, ihren belgischen Lebensgefährten sowie deren gemeinsame 2-jährige Tochter. Zuvor hatte der französische Staatspräsident Mitterrand dem libyschen Revolutionsführer Gaddafi für dessen entscheidende Rolle bei der Freilassung gedankt. Auch Washington begrüßte die Freigabe der 3 Geiseln. Die 3 waren heute früh von Mitgliedern der palästinensischen Untergrundorganisation Fatah, Revolutionärer Rat, unter Abu Nidal, in die französische Botschaft in Beirut überstellt worden. Der heute missglückte Start der amerikanischen Raumfähre Discovery kann erst in 1 oder in 2 Wochen erneut versucht werden. Ein weitgehendes C-Waffenabkommen soll von Bush und Gorbatschow bei ihrem Gipfeltreffen im Mai in Washington unterschrieben werden. In Genf feilen von heute an die Verhandlungsdelegationen an den letzten Details. Grundsätzlich sind sich die Außenminister bereits einig geworden. 80% des derzeit vorhandenen Teufelszeugs namens Sarin, Soman oder Senfgas werden vernichtet. Der sowjetische Anteil ist etwas höher, dort waren die Lager noch voller. Übrig bleiben, so der Stand heute beim Beginn der Verhandlungen, übrig bleiben also noch rund 20% der auf beiden Seiten vorhandenen Chemiewaffen. Dies kann so in Washington unterschrieben werden. Dies heißt aber auch, noch besitzen die beiden Supermächte selbst mit nur einem restlichen Fünftel ihrer Arsenale weit mehr als sämtliche restlichen Staaten der Welt zusammen. Aber die Herstellung neuer Waffen, die Modernisierung, geht dennoch weiter. Die USA sind soeben dabei, ihre Restmenge voll auf sogenannte binäre Munition umzustellen. Die altersschwachen, mit flüssigem Nervengas gefüllten Granaten und Sprengköpfe werden gegen wesentlich kleinere Waffen ausgetauscht, in denen 2 an sich harmlose Substanzen getrennt gelagert werden, die erst beim Abschuss in der dann erfolgenden Mischung den tödlichen Stoff ergeben. Auch dies eine Pikanterie des sich abzeichnenden Abkommens. Die USA ziehen die Chemiewaffen aus dem Verkehr, so zum Beispiel der im Juni beginnende, bis zum Herbst abgeschlossene Abtransport von rund 10.000 Tonnen Chemiewaffen aus der Bundesrepublik. Die USA bauen die Chemiewaffen ab, auf die sie durch Kongressbeschluss bis 1992 ohnehin verzichten müssen. US-Präsident George Bush aber hat einen weiteren Schritt vorgeschlagen, die nun vereinbarten 20% noch einmal zu reduzieren auf noch 2% Rest. Innerhalb von 10 Jahren könnte man dann anschließend auf sämtliche Chemiewaffen verzichten, wenn alle zur Chemiewaffenherstellung fähigen Staaten ein Verzichtsabkommen unterschrieben hätten. Parallel zu den bilateralen, den zweiseitigen Gesprächen zwischen der Sowjetunion und den USA verhandeln nämlich ebenfalls in Genf 40 UNO-Staaten über ein Verbot der Chemiewaffen. Die Sowjetunion hat bisher auf den Bush-Vorschlag nicht eindeutig reagiert. Die berechtigte Befürchtung besteht, dass mit der Bindung an einen weltweiten C-Waffenvertrag die Abrüstung der Supermächte auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder zumindest kurz davor verschoben würde. Das große Problem der weltweiten Abrüstungskonferenz besteht in der Kontrolle der chemischen Grundmittel, mit denen man C-Waffen herstellt. Eine Faustregel lautet, womit man Dünger und Medikamente machen kann, daraus lassen sich auch C-Waffen basteln. Im westlichen, aber auch sowjetischen Drängen auf einen Globalvertrag sehen viele Staaten der Dritten Welt auch den Versuch, chemische Grundstoffe und damit Wirtschaftsprozesse zu kontrollieren. Ganz abgesehen davon, dass immer mehr Drittstaaten mit selbst unterentwickelter Wirtschaftsstruktur über C-Waffen verfügen, sie sich nicht nehmen lassen wollen, wie die skrupellose Drohung des irakischen Staatschefs Saddam Hussein vor knapp 14 Tagen zeigt. Gerade auch auf diesem Hintergrund ist unwahrscheinlich, dass die USA und die Sowjetunion derzeit über die geplante Vereinbarung hinausgehen werden, nämlich zunächst nur 80% ihrer C-Waffenarsenale zu vernichten. Der Gang der Dinge in Osteuropa und in Deutschland wird bei unseren Nachbarn natürlich aufmerksam verfolgt. Die Nachbarn im Westen sehen es gern, dass die Deutschen so eng wie möglich in die Einigungsbestrebungen der Europäischen Gemeinschaft eingebunden würden. Besonders die Franzosen blicken mit wachem Interesse auf die Entwicklung in Deutschland. Die französische Nationalversammlung diskutierte am Abend darüber. Aus Paris, Alfred Frisch. Auf Drängen der Kommunisten begann heute gegen Ende des Nachmittags in der französischen Nationalversammlung eine Debatte über die Europapolitik der Regierung. Obwohl sich daran bis in die späten Nachtstunden über 20 Redner beteiligen, verläuft sie leidenschaftslos in einer eher gelangweilten Atmosphäre. Von den zum innenpolitischen Spiel gehörenden polemischen Äußerungen abgesehen, besteht zwischen den demokratischen Parteien weitgehend Übereinstimmung. Selbst wenn sie gelegentlich zwischen den Zeilen Bedenken erkennen lassen, wissen alle maßgebenden Politiker, dass es weder für die deutsche Vereinigung noch für die schrittweise Verwirklichung einer europäischen politischen Union Alternativen gibt. Der französische Außenminister Dumas sprach in seiner einleitenden Rede nicht mehr von der DDR, sondern von den östlichen deutschen Regionen, die automatisch in die europäische Gemeinschaft eingegliedert werden. Er bezeichnete ferner die politische Union als normale Folge der in den Bereichen Wirtschaft, Währung und Außenpolitik zugestandenen Souveränitätsbeschränkungen. Dies bedeutet, dass es für die französische Regierung keinen Weg zurück mehr gibt, selbst wenn sich zusätzliche Souveränitätsverzichte aufzwingen. Der Minister ließ dann zum ersten Mal offiziell wissen, welche Maßnahmen seine Regierung auf politischem Gebiet erwägt. An die Spitze stellt er für das Parlament gesetzgeberische Vollmachten, die es mit dem Ministerrat teilen soll. Hierzu kommt die Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle einer mit größeren exekutiven Befugnissen ausgestatteten Europäischen Kommission. Die treibende Kraft bleibt allerdings der Ministerrat, der seine Entscheidungen häufiger mit einfacher oder qualifizierter Mehrheit treffen soll. Zur Einschaltung der nationalen Parlamente in den europäischen Entscheidungs- und Kontrollprozess empfiehlt Dumas schließlich die Bildung eines Senats, dessen Mitglieder von den nationalen Parlamenten ernannt wurden. In etwas weiterer Ferne liegt ein europäisches Verteidigungssystem. Inzwischen könnte nach dem Vorschlag von Bundeskanzler Kohl ein Vorbeugungszentrum für Konflikte in Europa gebildet werden. Die liberale Oppositionspartei UDF hat es mit einer gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der Europäischen Gemeinschaft eiliger. Sie setzt sich außerdem ohne Vorbehalte für den schrittweisen Aufbau einer europäischen Föderation ein. Als etwas zweideutig muss man dagegen die Haltung des ehemaligen gaullistischen Premierministers Chirac betrachten. Er ist zwar für eine gemeinsame europäische Währung, die als Wertmaßstab dient, ferner als Reserveinstrument der Zentralbanken und als Zahlungsmittel der Bürger sowie der Unternehmen, aber nicht die nationalen Währungen völlig ersetzen soll. Obwohl auch Chirac die Verantwortung für die Stabilität der gemeinsamen Währung einer unabhängigen Notenbank übertragen will. Er erhebt ferner keine Einwendungen gegen eine politische Union und fordert deutlicher als der Außenminister einen europäischen Verteidigungspol. Tatsächlich wieder mit seiner Warnung vor einer Überstürzung in Richtung der Föderation aus innenpolitisch-taktischen Gründen der nationalen Souveränität noch eine Hintertür offen halten. Völlig negativ zeigten sich wieder einmal die Kommunisten. Sie fordern ein neutrales Deutschland und ein Europa der Kooperation, das unter sowjetischer Beteiligung die Gemeinschaft ersetzen würde. Ihre Ansichten werden nicht einmal mehr von Moskau geteilt. Es wird weiterhin hart gepokert zwischen Litauen und Moskau. Präsident Michail Gorbatschow drohte heute mit neuen wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen an die Adresse der Litauer. sollten die ihre Unabhängigkeitserklärung vom 11. März nicht zurücknehmen. Der Kreml zeigte sich mit der Antwort der Litauer auf den jüngsten Appell Gorbatschows nicht zufrieden. Aus Moskau Hans-Peter Riese. Der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow und die Regierung besitzen genügend Macht und rechtliche Möglichkeiten, die Rechte der sowjetischen Staatsbürger in Litauen zu schützen und die Verfassung aufrechtzuerhalten. Dies sagte heute der Sprecher Gorbatschows, Arkadi Maslenikow, vor der internationalen Presse in Moskau. Während Maslenikow die Unterstellung Litauens unter Präsidialverwaltung als nicht aktuell bezeichnete, sagte Gorbatschow selber laut TASS, dies käme nur im äußersten Fall in Frage, nämlich dann, wenn die Situation in einen bürgerlichen Konflikt oder offenen Kampf ausarten sollte. Gorbatschow hatte vor Delegierten des morgen beginnenden Kongresses der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol gesprochen, während sein Sprecher Maslenikow zu den Beschlüssen des Präsidialrates Stellung nahm, der gestern unter Vorsitz Gorbatschows zum zweiten Mal getagt hatte. Maslenikow lehnte es ab, die dort angekündigten Maßnahmen wirtschaftlicher und politischer Art gegen Litauen näher zu erläutern. Er wies aber darauf hin, dass Litauen wegen seiner dichten Motorisierung besonders von sowjetischen Öl- und Benzinlieferungen abhängig sei. Viele Betriebe in den übrigen Republiken des Landes seien gegenwärtig verunsichert, ob sie überhaupt nach Litauen noch liefern sollten, sagte Maslenikow, der aber eine regelrechte Wirtschaftsblockade gegen die Baltische Republik einstweilen ausschloss. Auf die Frage, ob es Verhandlungen zwischen Moskau und Vilnius geben werde, sagte der Sprecher Gorbatschows, man könne darüber reden, wörtlich, wie man den Zustand vom 10. März wiederherstellen könne. Dies war der Tag vor der Unabhängigkeitserklärung des litauischen Parlamentes, die von Moskau als verfassungswidrig und nichtig angesehen wird. Maslenikow machte klar, dass Moskau nach wie vor auf einer Zurücknahme dieser Erklärung besteht. Vilnius habe in seiner Antwort auf Verhandlungen zwischen unabhängigen Regierungen bestanden, sagte Maslenikow. Moskau könne aber nur Gesprächen mit der Führung einer zur UdSSR gehörenden Republik zustimmen. Nach wie vor wolle sowohl der Präsident als auch die Moskauer Regierung den Konflikt politisch und ohne Gewalt lösen, sagte der Präsidialsprecher. Die Schuld für die verhärtete Situation liege allein bei der litauischen Führung. Moskau sei weder gegen das litauische Volk, noch wolle man Druck ausüben. Die Bevölkerung in Litauen müsse sich aber von den ungesetzlichen Handlungen der Führung distanzieren. Maslenikow warf der Sajudis in Litauen vor, die gesamte Presse der Republik zu manipulieren. Deshalb müsse es selbst bei einem Referendum über den Austritt der Republik aus der UdSSR eine lange Vorbereitungsphase und intensive Information der Bevölkerung über die Folgen dieses Austrittes geben. Maslenikow äußerte auch im Namen des Präsidialrates die Hoffnung, dass die Situation in Litauen noch umkehrbar sei. Das ganze Handeln Moskaus sei darauf gerichtet, die litauische Führung zur Einsicht über die Unrechtmäßigkeit ihrer Beschlüsse zu bringen. Griechenland wird künftig konservativ regiert, dies als Ergebnis der Parlamentswahlen vom Sonntag. Der Chef der Nea Demokratia Mitsotakis hat heute vom griechischen Staatspräsidenten den förmlichen Auftrag zur Bildung einer Regierung bekommen. Ausgangssperre, nun schon den 8. Tag über allen Städten in Kaschmir. Die Armee ist ausgerückt, um die Polizei und die paramilitärischen Verbände bei der Suche nach terroristischen Mördern zu unterstützen. Allein heute wurden in Srinagar 100 Menschen verhaftet, aber den Tätern ist man noch immer nicht auf der Spur. Es sind nach ihrem eigenen Bekenntnis Angehörige der Gruppe Mujahidin Kaschmir, heilige Krieger Kaschmirs, die die Unabhängigkeitsbewegung der Moslembevölkerung dort, die sich anfangs hauptsächlich in Massendemonstrationen artikulierte, mehr und mehr in ein Untergrundunternehmen umwandeln, das mit Kidnapping, Mord und gezielter Provokation arbeitet. Bomben der Mujahidins explodierten in Delhi und in Bombay und die Leichen dreier Männer, die sie zur Freipressung Gefangener gekidnappt hatten, fanden die Behörden auf der Straße in Srinagar. Der Kaschmir-Konflikt wächst in immer dramatischere und gefährlichere Dimensionen hinein. Die pakistanische Armee zieht jenseits der Grenze auf, sie wurde gestern in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Für die indischen Soldaten und Offiziere wurde eine Urlaubssperre angeordnet. Kriegsgeschrei diesseits und jenseits der Grenze scheinen die beiden um das umstrittene Gebiet im Konflikt liegenden Staaten, Pakistan und Indien, immer weiter an den Rand eines Waffenganges zu führen. Die dramatische Ansprache des indischen Premiers Vipi Singh im Parlament hat inzwischen in Pakistan und mehr auch in der ganzen Welt ein gewaltiges Echo ausgelöst. Er sprach, wie schon die pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto einige Tage zuvor, offen von einem Krieg um Kaschmir. und forderte die Bevölkerung seines Landes auf, sich psychologisch auf eine solche Entwicklung vorzubereiten. Pakistan, so erklärte er unter dem lautstarken Jubel der Abgeordneten aus allen Lagern, werde einen hohen Preis zahlen müssen, wenn es seine Einmischung in indische Angelegenheiten nicht umgehend einstelle. Und er fügte hinzu, Indien werde nicht zögern, mit nuklearen Mitteln zu antworten, wenn es mit Nuklearwaffen angegriffen werde. Der immer hysterischer werdende Krieg der Worte zwischen den beiden Hauptstädten bleibt offenbar nicht ohne Wirkung auf die Menschen. Aus dem zu Pakistan gehörenden Teil Kaschmirs wird gemeldet, dass sich Tausende von Männern bei den Behörden melden und Waffen verlangen, mit denen sie über die Demarkationslinie hinweg nach Indien in den Kampf für die Sache der Kaschmiris ziehen wollen. Aus dem indischen Kaschmir sind inzwischen mehr als 50.000 Menschen vor der Terrorwelle geflohen, die meisten in die indische Hauptstadt Delhi. Nach wie vor kann man wohl davon ausgehen, dass weder die Regierung in Delhi noch die in Islamabad wirklich einen Krieg beginnen will, aber sie haben beide sich durch ihre starken Worte jeden Verhandlungsspielraum abgeschnitten und eine Atmosphäre höchster Spannung geschaffen, die eine Wende ins Katastrophale begünstigt. Nach dem Sturz des Kondukators, des Diktators Ceausescu, hatten viele Rumänen Ausschau gehalten nach einer Integrationsfigur, nach jemandem, der unverdächtig aller Kontakte mit dem verhassten alten Regime die verantwortungsvollen Kräfte im Land bündeln könnte, den Übergang in demokratische Verhältnisse behutsam überwachen könnte. Ein Name war da im letzten Winter immer wieder genannt worden, Ex-König Michael, seit 40 Jahren im Exil. Der hatte dann selbst zwar für ein vorsichtiges Abwarten plädiert, stand nicht auf Abruf wartend bereit, hatte sich aber wohl grundsätzlich nicht verweigern wollen. Nun ist offenbar doch alles anders gekommen. Rumänien verweigert Ex-König Michael die Einreise. Thomas Gerlach dazu. In ausgesucht höflichen Formulierungen versucht die staatliche Nachrichtenagentur Rompress 35 Zeilen lang der Welt zu erklären, weshalb Michael von Hohenzollern doch bleiben soll, wo er nicht stört. Alle Versuche, zuletzt noch gestern, den Ex-König im Schweizer Exil zu einer Verschiebung seines privaten Osterbesuches in Rumänien zu bewegen, sind gescheitert. Mit Bedauern, so heißt es bei Rompress, mit Bedauern habe die rumänische Regierung erfahren müssen, dass der frühere Monarch drei Dinge nicht verstehen wolle. Den Ernst der Lage, das unzeitgemäße Reisedatum und den bevorstehenden Verlust für das eigene, das königliche Image. Weil der blaublütige Tourist, der bis Ende 47 König von Rumänien war, sich aus Sicht der Bukarester Regierung also uneinsichtig gezeigt hatte, haben die Herrschenden praktisch in letzter Minute die Notbremse gezogen. Das Einreisevisum wurde widerrufen, alle Grenzkontrollstellen davon in Kenntnis gesetzt und die Swissair unterrichtet. Bei der hatte Michael für heute gebucht. Nun ist die Fluglinie internationalen Gepflogenheiten entsprechend gezwungen gewesen, ohne den prominenten Gast zu starten. Ohne Visum für das Bestimmungsland darf nämlich üblicherweise niemand an Bord. Begründet wird der aufsehenerregende Schritt in Bukarest einmal damit, die Behörden könnten die Sicherheit des Ex-Königs, zumal in der aufgeheizten Wahlkampfstimmung, nicht garantieren. Zum Zweiten heißt es bei Rompress, die wichtigsten Parteiführer in der Übergangsregierung hätten sich gegen die Visite zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen, sie störe die Ruhe im Lande. Deutlicher kann man wohl nicht sagen, dass jemand unerwünscht ist. Die Entscheidung von heute ist doppelt erstaunlich, denn noch vergangene Woche, als die Meldung vom bevorstehenden Besuch bekannt wurde, hatte die Regierung gelassen reagiert. Mit der Binsenweisheit, der König sei kein König mehr, hatte Präsident Iliescu auf entsprechende Fragen geantwortet. Die Regierung stufte Michael von Hohenzollern als gewöhnlichen Sterblichen ein, politische Kontakte waren nicht vorgesehen. Und der Ruf nach Wiedereinführung der Monarchie, wie ihn zwei unbedeutende Parteien im Wahlkampf angestimmt haben, hatte bis zuletzt wenig Echo gefunden. Doch die Regierung in Bukarest weiß auch, Michael, der von 1940 bis 1947 regiert hatte, ist populär. Vor allem sein Widerstand gegen die deutsche Besatzung wird noch heute gerühmt. Offenbar ist der alte Herr populär genug, um die Übergangsregierung zu erschrecken. Ob es vom Ex-Monarchen weise war, jetzt nach 40 Jahren zum ersten Mal in die alte Heimat reisen zu wollen, ist eine Frage. Keine Frage hingegen dürfte sein, dass der höflich umschriebene Rausschmiss dem Demokratieverständnis der jetzigen Machthaber in Bukarest in den Augen der Welt kein besonders gutes Zeugnis ausstellen wird. Nach diesen Korrespondentenberichten im Blickpunkt am Mittag zum Schluss die internationalen Pressestimmen, die heute Uwe Ernst zusammengestellt hat. Sprecher ist Rolf Klein. Die bevorstehende Einigung Deutschlands bereitet sowohl den westlichen Bündnispartnern als auch dem Ostblock Kopfzerbrechen. Vor allem die Frage, ob ein vereintes Ost-Berlin immer noch keine Vollzugsmeldung. Zurzeit wird darüber in der Volkskammer debattiert, ob die Minister nun einzeln oder en bloc gewählt werden sollen. Ost-Berlin heute Morgen, der Anlass der Volkskammersitzung, erfüllte viele Abgeordnete sicherlich mit Stolz. Allein die Form kratzte ein wenig vom Glanz des Ereignisses ab. Eine Zeit lang fühlte man sich bestenfalls in den Gemeinderat von kleinen Wirrwarr versetzt. Dass Geschäftsführungs- und Verfahrensfragen nicht nur den darin noch ungeübten Volkskammerabgeordneten gewisse Schwierigkeiten bereiten, belegt das erste Glückwunschtelegramm aus Bonn. Da gratulierte nämlich Bundesverkehrsminister Friedrich Zimmermann von der CSU seinem neuen Amtskollegen Gibtner. Der war aber noch längst nicht gewählt. Der Morgen im Ostberliner Parlament, Ansgar Hocke. Aller Anfang ist schwer. Die Abgeordneten der neuen Volkskammer bemühten sich redlich heute Morgen, aber ihnen fällt es offensichtlich sehr schwer, parlamentarische Gepflogenheiten zu beherrschen. Zwischen den 5 Parteien ging es hoch her. Das Bündnis 90 verließ aus Protest sogar den Volkskammersaal. Und selbst die Fraktionen der Großen Koalition konnten sich nicht einigen, als es um Dinge der Geschäftsordnung ging. Die Wahl des Ministerrates sollte anlaufen, aber daraus wurde nichts. Denn der Streitpunkt war, auf welche Eidesformel soll die neue Regierung, der neue Ministerpräsident eigentlich vereidigt werden. Da sich gestern die Fraktionen im Präsidium der Volkskammer nicht einigen konnten, stellte die CDU-Fraktion einen Antrag, über eine neue Eidesformel im Parlament zu beraten. Doch in einer ersten Abstimmung lehnte eine einfache Mehrheit diesen Antrag ab. Er konnte also nicht auf der Tagesordnung stehen. Auch die SPD schloss sich den Oppositionsfraktionen von Bündnis 90 und der PDS an. Kein guter Start also für die gemeinsame Große Koalition. In der bisherigen gültigen Verfassung der DDR schwört der Vorsitzende des Stadtrates, seine Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen und die Verfassung der DDR zu wahren. Auf diese Verfassung aber will Lothar de Maizière seine Eidesformel nicht leisten. Damit aber genau löste Lothar de Maizière ein Gerangel um die Geschäftsordnung aus. Die Lösung besteht darin, dass es sich entweder um einen Fall des Paragraphen 10 Absatz 2 handelt oder um einen Fall der Änderung der Geschäftsordnung. Ich bin auch der Meinung, wenn ein Antrag eingebracht wird als Antrag aller Fraktionen und am nächsten Morgen gesagt wird, es ist nunmehr ein Antrag der CDU-Fraktion, es ist ein neuer Antrag. Und dann ist es nicht ein Fall des 10.2, sondern ein Fall der Änderung der Geschäftsordnung. Aber es muss ja nur jemand darüber entscheiden. Und deshalb würde ich empfehlen, kurz zu unterbrechen, dass das Präsidium berät und uns dann die Entscheidung mitteilt. Denn anders kommen wir hier nicht weiter. Es handelt sich also um den Paragraphen 10 Absatz 2. Und damit wäre der Antrag angenommen. Ich kenne die Mehrheitsverhältnisse dieses Hauses. Aber wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass die Minderheit überflüssig ist, dann haben wir kein Parlament. Noch einmal wurde abgestimmt, es gab eine Parlamentspause und dann trafen sich die Fraktionsvorsitzenden und dann war der Antrag zur Eidesformel auf der Tagesordnung. Erst danach verlas die Präsidentin Sabine Bergmann-Pohl die gemeinsame Erklärung aller Parteien in der Volkskammer. Während im Palast der Republik eine Sternstunde junger Demokratie schlagen sollte, räusperte sich draußen das Volk und sagte, wir sind auch noch da. Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, Diskussionen. Am Rande der Volkskammer Wolfgang Hauptmann. Unzufriedene Bauern hatten Lastwagen und Trecker aufgefahren als Hintergrund für ihre Plakate, auf denen sie Gerechtigkeit und Hilfe für ihren Berufsstand forderten. Wollt ihr weiter regieren, müsst ihr uns Bauern respektieren, drohte ein Spruchband. Aber die Stimmung war mehr von Unsicherheit geprägt. Ein älterer Demonstrationsteilnehmer antwortete auf die Frage, warum er nach Ost-Berlin gekommen sei. Wegen unser Vieh, das wird sehr viel loswerden. Und das nicht so viel eingeführt, dass wir unsere Produkte auch loswerden. Da haben wir uns ja nicht so vorgestellt. Nicht? Der Chef einer brandenburgischen Molkerei hatte jedoch präzise Vorstellungen, was die neue Regierung tun solle. Einmal unsere Märkte zu sichern, damit wir auch die Zeit gewinnen, um uns den Bedingungen, die in der Bundesrepublik sind, anpassen können. Dazu brauchen wir moderne Maschinen, Ausrüstung, moderne Technologie und auch Schutz für unsere Landwirtschaft und auch die Werktätigen, die in der ersten Verarbeitungsstufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse arbeiten. Wenn uns die Märkte durch die Überschüttung der Produkte aus der Bundesrepublik genommen werden, verlieren wir unsere Existenz. Bevor die Volkskammer heute Morgen zusammenkam, hatten die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Konservativen Allianz, der SPD und der Liberalen ihre Koalitionsvereinbarung unterzeichnet. Robert Röntgen in Berlin. Dieses Papier war ja gestern Abend zähest errungen worden. Wer hat denn nun wo am meisten nachgeben müssen? Das ist schwer zu sagen, weil die CDU in der DDR ja viel stärkere Berührungspunkte mit der SPD hat, als es in der Bundesrepublik der Fall ist. Dort sind also auch die Vorstellungen über die Sozialpolitik nicht so weit entfernt. Nachgegeben hat jeder so weit, wie es für diese doch etwas instabile Koalition notwendig war, deren Hauptaufgabe ja darin besteht, sich überflüssig zu machen. Das neue Kabinett, gerade erfahre ich, dass es en bloc gewählt wird derzeit in der Volkskammer, hat ja einige neuralgische Posten. Da sind das Justiz- und das Innenressort wohl in jedem Staat von besonderer Bedeutung. In diesem Falle werden wohl gerade gewählt der liberale Professor Wünsche für das Justizressort und der DSU-Mann Distel als Innenminister. Die beiden sollen, ja, sie müssen die Stasi-Vergangenheit aufarbeiten, durchleuchten. Ist das zum Beispiel mit Herrn Wünsche machbar? Die Liberalen, und die haben ihn ja benannt, meinen, es sei mit ihm machbar. Wünsche hatte ja eine Vergangenheit im Justizsystem. Der DDR war ja mal Justizminister in früheren Jahren, aber er ist entlassen worden, weil er sich damals gegen die Zwangsmaßnahmen zur Errichtung von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gewandt hat. Das bedeutet also, er war keineswegs immer ein willenloser und gehorsamer Gefolgsmann der SED. Das rechnet man ihm wahrscheinlich heute zugute, obwohl es auch eine ganze Menge von Einwänden gegen ihn gibt. Nur die Koalition passt natürlich auf, und das gilt ja auch für den Innenminister. Markus Mecker, der amtierende Vorsitzende der SPD, hat gesagt, natürlich sei ein DSU-Mann auf diesem Posten des Innenministers nicht die Wunschvorstellung der SPD gewesen, aber nicht die Person sei wichtig, sondern das, was in der Koalitionsvereinbarung über die Innenpolitik geschrieben stehe. Und da werde die SPD sich das Recht nehmen, die Tätigkeit des Innenministers Distel jederzeit genau unter die Lupe zu nehmen und notfalls auch zu verlangen, dass er sich an die Koalitionsvereinbarung hält, falls er es nicht tun sollte. Herr Röntgen, Sie verzeihen, dass ich Ihren Gedankenfluss ein bisschen unterbreche. Gerade 13.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit wurde Lothar de Maizière als Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik gewählt mit 265 Stimmen der Volkskammer. Wir bleiben noch mal einen Augenblick bei Herrn Distel, der gleichwohl DSU-Mann, der gleichwohl Innenminister wird. Er hat gestern schon angedeutet, ja, er wolle untersuchen, aber ohne das junge Pflänzchen Demokratie zu sehr, na sagen wir mal, anzufassen. Was könnte er damit meinen? Wie könnten diese Untersuchungen jetzt aussehen? Es gibt zwei Schwierigkeiten dabei. Einmal, wenn alle Stasi-Akten offengelegt werden oder auch nur bei berechtigtem Interesse offengelegt werden, wie ja die DSU-Fraktion gestern gefordert hat, und Distel, der zuerst sagte, das sei nicht abgesprochen mit ihm und mit dem Parteivorstand und sich später dann dieser Erklärung doch anschloss. Wenn das geschieht, dann ist das natürlich ein Anlass für eine ungeheure Unruhe in der DDR, weil jeder, der auch nur irgendwann einmal irgendetwas für die Staatssicherheit getan hat, dann abgestempelt wäre. Man würde ein Heer von Leuten schaffen, die von dieser Gesellschaft abgestoßen worden sind, nicht mitmachen dürfen, ständig im Verdacht stehen und denen man nicht sehr freundlich gegenübertritt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch erforderlich, genau zu untersuchen, welche Leute, die in führende und entscheidende Funktionen, und dazu gehören auch die kleinen Funktionen, solange sie Funktionen sind, dass solche Leute überprüft werden, damit nicht wieder dort Leute hineinkommen, die sich schuldig gemacht haben auf irgendeine Weise. Und mit schuldig gemacht hat sich ja doch auch schon jeder, der über andere an die Staatssicherheit Berichte geliefert hat, wenn diese Berichte dazu geführt haben, dass dieser andere Nachteile bekam. Also dazwischen genau zu jonglieren, wird sicherlich keine leichte Aufgabe sein. Nur es ist ja übereinstimmende Auffassung aller Parteien, man kann die Vergangenheit nicht einfach unter den Tisch wischen, auch nicht mit einer Amnestie. Es muss dort mit großer Vorsicht, aber auch mit ebenso großer Gründlichkeit an die Aufarbeitung dieses Problems gegangen werden. Wir reden oft vom Fahrplan. Ist denn aufgrund der Koalitionsvereinbarung und der Regierungszusammensetzung in der DDR mit einem Staatsvertrag im Mai, wie Bonn das gern sähe, zu rechnen? Was ist machbar mit der neuen Regierung? Machbar ist mit der neuen Regierung sicherlich, wenn gewünscht, am nächsten Dienstag mit den Gesprächen über den Staatsvertrag zu beginnen. Dazu ist diese Regierung offensichtlich bereit und sie ist auch bereit, sich an den Termin zu halten, der in Bonn genannt worden ist, nämlich die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, und zwar alle drei zusammen am 1. Juli einzuführen. Die anderen Punkte dieses Fahrplanes hängen natürlich davon ab, wie die innere Rekonstruktion der DDR weitergeht, denn es müssen zunächst ja einmal die Länder geschaffen werden und diese, erst wenn die DDR die gleiche föderative Struktur hat wie die Bundesrepublik, soll ja die Vereinigung nach Artikel 23 erfolgen und alle haben sich ja für Artikel 23 ausgesprochen. Also hängt das davon ab, wie schnell das Tempo ist, das die neue Regierung und ebenso ja natürlich die Volkskammer vorlegen kann. Den Stein hatte Annemarie Renger ins Rollen gebracht. Der Vorschlag der sozialdemokratischen Vizepräsidentin des Bundestages, die Legislaturperiode bis zu gesamtdeutschen Wahlen irgendwann im nächsten Jahr zu verlängern, fand schnell Freunde auch in anderen politischen Lagern. So den Berliner Oppositionsführer Eberhard Diepgen von der CDU und Otto Graf Lambsdorff, den FDP-Vorsitzenden. Ebenso schnell wurde aber auch klar, dass es sich um mehr oder weniger individuelle Meinungsäußerungen handelte. Am weitesten hatte sich der FDP-Chef aus dem Fenster gelehnt mit der Ankündigung, seine Partei werde das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Koalitionsgesprächs mit der CDU-CSU setzen. Immerhin soll aber auch das FDP-Präsidium noch mit der Idee befasst werden. Für konfliktträchtig hält Graf Lambsdorff die Diskussion über eine Verlegung des Wahltermins nicht, räumt aber ein, dass eine Ausdehnung der Legislaturperiode des Bundestages verfassungsrechtliche Probleme aufwirft. Zwar müsse die Verfassung ohnehin geändert werden, wenn der nächste Bundestag vorzeitig für gesamtdeutsche Wahlen aufzulösen wäre. Auf einem anderen Blatt steht jedoch auch für Graf Lambsdorff eine Verfassungsänderung mit dem Ziel, das Mandat der derzeitigen Abgeordneten zu verlängern. Das sei besonders schwierig und bedürfe der sorgfältigen Prüfung. Graf Lambsdorff vergaß schließlich nicht zu erwähnen, dass noch einige Voraussetzungen zu erfüllen sind, bevor eine Änderung des Wahltermins ins Auge gefasst werden könnte, etwa und vor allem die Regelung der sogenannten äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Die Gefahr, dass sich, wie der FDP-Chef meint, durch zwei kurz hintereinander folgende Parlamentswahlen die Handlungsfähigkeit des Bundestages vermindern könnte, wird vom Chef der Regierung offensichtlich geringer eingeschätzt. Nach Aussagen von Kanzleramtsminister Seiters ist Helmut Kohl fest entschlossen, am 2. Dezember als Termin für die nächsten Bundestagswahlen festzuhalten und die erste gesamtdeutsche Wahl für Ende 1991 anzustreben. Es gebe, so Seiters in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag, keinen überzeugenden Anlass, den innerdeutschen Zeitplan zu ändern. Die Wahl im Herbst sei im Gegenteil sicher ganz notwendig. Unterstützt wurde diese Position auch von dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Wolfgang Bötsch. Der Abgeordnete wörtlich, die spezielle Verantwortung der Parlamentarier gelte auch und vor allem der Stetigkeit der demokratischen Abläufe in der Bundesrepublik, was ein beliebiges Disponieren mit dem Wahltermin verbiete. Mit dieser Bemerkung zumindest befindet sich der CSU-Mann im Gleichklang mit Horst Ehmke, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Ehmke sagte, das Grundgesetz sehe weder eine willkürliche Verlängerung noch eine willkürliche Verkürzung der Legislaturperiode vor. Eine sich im Regierungslager ausbreitende deutschnationale Anschlussmentalität scheine dazu zu führen, dass man nicht nur über die DDR, sondern auch über die Verfassung der Bundesrepublik nach Belieben glaube verfügen zu können. Ehmke, der daran erinnerte, dass ohne die Mitwirkung der SPD Änderungen des Grundgesetzes nicht möglich sind, nannte einen Volksentscheid über ein geändertes Grundgesetz als gesamtdeutsche Verfassung als eine der Voraussetzungen für die Auflösung des Bundestages. In diesem Punkt wiederum gab es Übereinstimmung mit den Grünen, die gleichfalls an dem Dezembertermin für die Neuwahl des Bonner Parlaments festhalten wollen. Die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung haben in der Bundesrepublik eine lange Tradition, aber sie neigt sich, wie es scheint, ihrem Ende zu. In diesem Jahr war indessen ein Novum zu verzeichnen. Erstmals gingen an die 10.000 Menschen in beiden Teilen Berlins gestern auf die Straße. In Bonn, vor dem Bundesverteidigungsministerium, fanden sich heute noch einmal Demonstranten zusammen zu einer friedlichen Blockade der Harthöhe. Bettina Böttinger berichtet. Mit Pauken und Trompeten, mit Töpfen und Rasseln sind heute Nachmittag die Ostermarschierer zum Bonner Hartberg gezogen. Durch die sogenannte Aktion Jericho sollten die Mauern rund um das Verteidigungsministerium symbolisch zum Einsturz gebracht werden. Es geht auch ohne Armee, das Motto des diesjährigen Ostermarsches Rheinland. Nach ersten Schätzungen kamen allerdings nur rund 1000 Ostermarschierer dort zusammen. Nicht nur gegen weitere Rüstung wollten die Friedensdemonstranten ihre Aktionen verstanden wissen, sondern auch gegen eine Vereinnahmung der DDR, gegen einen kalten Anschluss, wie auf den Flugblättern zu lesen stand. Sprecher der Friedensbewegung betonen, dass die revolutionären Veränderungen in Osteuropa, dass das deutsch-deutsche Zusammenwachsen die Rechtfertigung von Rüstung und Militär unendlich viel schwerer gemacht haben. Am Ostermarsch in Bonn nahmen folgerichtig auch DDR-Bürger teil. Ein Sprecher der Kundgebung war Johannes Schönherr vom Appell der 89, einer Friedensinitiative der DDR. Die DDR hat im Herbst 89 mit dem Appell der 89 die Forderung nach vollständiger Abschaffung des Militärs bis zum Jahre 2000 aufgestellt. Das klang zunächst wie eine Utopie, hat inzwischen aber sehr viele hohe Militärs, Friedensforscher, Politiker erwischt. Und einer der Erstunterzeichner ist Rainer Eppelmann. Und der ist heute Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR. Für die Theologin Dorothee Sölle war es immerhin der ungefähr 12. Ostermarsch. Die Situation ist ja die, dass die NATO schrecklicherweise ihren Feind verloren hat. Und wozu ist sie jetzt da? Da fragt sich doch jeder vernünftige Mensch, was soll das noch? Weswegen Kurzstreckenraketen, die also gerade nach Polen reichen oder zur DDR, ist ja alles überflüssig, ist alles dummes Zeug. Und daraus müssten die Konsequenzen gezogen werden. Die einfache Konsequenz unserer Lage, der hinkt das Bewusstsein der Herren, die in diesem Haus hier sitzen, sicher etwas nach. Das sind Dinosaurier, das muss man sich klar machen. Wir haben so wahnsinnig wichtige Aufgaben auf dieser Erde. Es wäre doch schön, wenn unsere Kinder also noch Wasser trinken könnten, zum Beispiel. Und für diese Aufgaben brauchen wir jede müde Mark und jeden denkenden Kopf. Und für diese Spielereien der Männer brauchen wir überhaupt nichts. Ganz überflüssig ist die Bundeswehr, sind die Soldaten auch für die Demonstranten nicht. Der Schauspieler und Osterspazierer Lutz Görner heute Nachmittag. Man geht ganz gemütlich Ostern spazieren und weiß, das Militär muss sich überlegen, was es jetzt in Zukunft für andere Arbeiten ausführen will. Und da gibt es ja viele sinnvolle Arbeiten, die die Soldaten machen können. Zum Beispiel im sozialen Bereich arbeiten, also nicht so wie beim alten Fritz, dass die dann alle Lehrer werden, die alten Soldaten. Zum musikalischen Programm gehörten Deutsche aus Ost und West, Wolf Mahn und die Deserteure, das Kammerquartett aus Potsdam und die DDR-Rockband Herbst in Peking. Nach dem sogenannten Belagerungsspaziergang rund um das Ministerium wurde vor dem Haupttor das Denkmal des unbekannten Deserteurs enthüllt. Der Standort ist allerdings nur von kurzer Dauer. Heute Abend wird es von einem Kran wieder weggehievt. Höhepunkt der Belagerung, die Aktion Freischwebende Bundeswehr. Zur Demonstration, dass Rüstungsplaner angeblich keinen Boden mehr unter den Füßen haben, ließen die Demonstranten das Verteidigungsministerium 30 Zentimeter in der Luft schweben. Natürlich nur in ihrer Fantasie. Aber wenn der Glaube bekanntlich sogar Berge versetzt, warum dann nicht auch einmal, zumindest für kurze Zeit, die Burg Stoltenbergs? Am Freitag vergangener Woche hat der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow den Litauern ein Ultimatum gestellt. Sie sollten ihre Unabhängigkeitserklärung zurücknehmen, ihren Willen also zur Loslösung aus der UdSSR. Die Zwei-Tage-Frist ist verstrichen und nichts hat sich getan im Sinne Gorbatschows. Aus Moskau Hans-Peter Riese. Obwohl heute Vormittag das auf 2 Tage befristete Ultimatum des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow gegenüber Litauen abgelaufen ist, sind konkrete Maßnahmen bisher nicht bekannt geworden. In dem von Gorbatschow und Ministerpräsident Ryzhkov unterzeichneten Schreiben hatte es geheißen, es würden bei Nichterfüllung der Moskauer Forderungen Anordnungen an die anderen Republiken ergehen, Lieferungen an Litauen einzustellen, für welche ansonsten auf dem Weltmarkt Devisen erlöst würden. Bis heute Nachmittag hatte die amtliche Nachrichtenagentur TASS von solchen Anweisungen nichts berichtet und auch in Vilnius war nichts bekannt geworden. Dort hat heute die Regierung unter Vorsitz der Ministerpräsidentin Prunskine zusammen mit Präsident Landsbergis die Lage beraten. Das Parlament wird erst morgen nach der Osterpause zusammentreten. Der stellvertretende litauische Ministerpräsident Ozolas hatte im sowjetischen Fernsehen gesagt, die Republik habe für 14 Tage bis 4 Wochen Vorräte an Rohstoffen und Energie. Andere Experten der Regierung rechnen mit Hilfeleistungen der anderen beiden baltischen Republiken, die noch von der Union versorgt werden. Nicht zur Debatte steht hingegen für Vilnius die Zurücknahme der Unabhängigkeitserklärung vom 11. März dieses Jahres. Moskau hatte gefordert, zu dem Zustand des 10. März zurückzukehren. Auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz der katholischen Kirche Litauens lehnte diese Forderung in seiner Osterpredigt ab. Das litauische Volk, so der Kardinal, habe seine Unabhängigkeit mit Gottes Hilfe ausgerufen und werde davon auch nicht ablassen, wenn es als Folge unterdrückt werde. In diesem Zusammenhang wurde in Vilnius mit Aufmerksamkeit registriert, dass Präsident Gorbatschow dem Papst in Rom eine Botschaft hat überreichen lassen, in der er dem Vernehmen nach seine Position zu Litauen erläutert. Während sich die baltische Republik auf eine Wirtschaftsblockade psychologisch vorbereitet, hat sowohl der Parlamentspräsident Landsbergis als auch der stellvertretende Ministerpräsident Ozolas noch einmal die Verhandlungsbereitschaft betont. Außer über die Unabhängigkeitserklärung könne man über alles reden, sagte Ozolas, während Landsbergis dem sowjetischen Präsidenten vorwarf, dieser verhindere das Gespräch durch seine unerfüllbaren Forderungen. Auf die wachsende Kritik in der westlichen Welt, vor allem in den USA, reagierte die Parteizeitung Pravda gestern gereizt. Während sich der amerikanische Präsident Bush bisher zurückhaltend geäußert habe, so das Blatt, werde er, so wörtlich, zunehmend von Vertretern des ökonomisch-militärischen Komplexes unter Druck gesetzt. Diese Wortwahl aus früheren Zeiten hat man in der Pravda lange nicht mehr gelesen. Und sie lässt zweifellos darauf schließen, dass Moskau wegen der außenpolitischen Folgen der Auseinandersetzung mit Vilnius langsam nervös wird. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg hat die kanadische Luftwaffe aufgefordert, die Ursache des Zusammenstoßes